Dann jetzt brauchen wir nicht mehr diese alle Vorbereitungen, wir haben schon gemacht, alle wissen, dann wir gehen gleich zur Sache. Dann erste Zuflucht. Buddham. Buddham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Dhammam. Dhammam. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Sangham. Sangham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Dhyampi. Dhyampi. Buddham. Buddham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Dhyampi. Dhyampi. Dhammam. Dhammam. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Dhyampi. Dhyampi. Sangham. Sangham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Tatyampi. Tatyampi. Buddham. Buddham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Tatyampi. Tatyampi. Dhammam. Dhammam. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Tatyampi. Tatyampi. Sangham. Sangham. Saranam. Saranam. Gacchami. Gacchami. Sarana gamanam sampunam amabhante. Panati pata veramani sikhapadam samadhyami. Panati pata veramani sikhapadam samadhyami. Adinadana veramani sikhapadam samadhyami. Adinadana veramani sikhapadam samadhyami. Kamesu micchachara veramani sikhapadam samadhyami. Kamesu micchachara veramani sikhapadam samadhyami. Musavada veramani sikhapadam samadhyami. Musavada veramani sikhapadam samadhyami. Sura meraya majja pamadatthana veramani sikhapadam samadhyami. Sura meraya majja pamadatthana veramani sikhapadam samadhyami. Jetzt bleibt die Ovada von dem Mönch. Wenn ich das gesagt habe, dann sagen Sie wieder, arme Bhante, wir sind damit einverstanden, dass wir dann sich nach diesen Regeln richten. Tisaranena saddim pancha sila dhammam surakhitam katva apamadena sampadetha. Amabhante. Dann sind wir fertig mit Zuflucht und mit wir machen Schluss mit der Rezitation, Berit-Rezitation nach der traditionellen Weise. Gibt es irgendwelche Wünsche da, was rezitiert werden soll? Das Mangala-Sutra. Mangala-Sutra. Und noch? Metta-Sutra auch. Und noch? Genug, weil wir auch so nicht so viel Zeit haben. Normalerweise macht man auch Ratana Sutra, die drei. Der Piritam, das ist Ratana Sutra ziemlich lang. Wir machen dann Mangala Sutra und Karanyamita Sutra. Und dann diese Segnen und Übertragung zum Verdienst. Und dann wird unser Kurs zu Ende. Und wir dann fangen an mit Andacht. Diejenigen, die schon gelernt haben, können zusammen meditieren. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipi so bhagava araham samma sambuddho vidya. Yeah. sarana sampanno sugato lokavidu anuttaro buvisa dhamma sarati satta deva mansanam buddho bhagava tisvakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditampo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayipatipanno bhagavato savaka sangho samichi patipanno bhagavato savaka sangho yadidam chattari purisa yugani attha purisa pugala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttara punya khetam lokasa ti evam buddham sarantanam dhammam sangam cha bhikkhavo Ayam va chambitattam va lomahamso nahe sati ti karaniya matta kusalene yantam santam padam abhisamecce sako ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sako ace subhagoce apakkichoce salahuka vutti Santindriyo ce nipako ce apangabo kulesu ananugindo Nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pagani upavadeyum Sukhino va khemino huntu sabbe satta bhavantu sukhitatta Yekechi pana bhutatti tasava tavarava anavasesa Dighava eva mahantava majima rasakha anakatulla Dithava eva adnitha yecha dure vasanti avidure Bhutava sambhave siva sabbe satta avantu sukhitatta Naparo param nikumbete naatimanyete katanchinam kamchi Vyaro sana patidhasanya naanyamanyasa dukham michaye Mata yata niyam putta maisa eka putta manurakhe Evampi sabbabhute sumanasam bhavaye aparimanam Mettancha sabba lokasmin manasam bhavaye aparimanam Udammado ache tiriyanche asambhadam averam asapattam Thittam charam nisimno va sayano va yavatassa vigatamindo Etam satim maditteye brahmam etam viharam idam ahu Ditinchanu padama silama dasanena sampanno Kame suvineya ghedam Nahi jati gabaseyam punaretiti etena sachevajena Hoti pejaya mangalam etena sachevajena Nasantu sabu padama etena sachevajena sabbe roga upasamentute Ekam samayam bhagava savatiyam viharati jetavane anata pindikassa arame Atakho anyatara devata abhikhantaya hatiya Abhikhanta vanna kevalakappam jetavanam mobhasetva yena bhagava Tenu upasankami upasankamitva bhagavantam abhivaditva ekamantam athasi Ekamantam thita kosa devata bhagavantam ghataya ajabhasi Bahu deva manusacha mangalani achintayum akankhamana sottanam puhi mangalam tamam Asevana cha balanam panditanam cha sevana puja cha pujanyanam etam mangalam utamam pati rupa desa vaso cha pumbe cha katapunyata ata sama panidhi cha etam mangalam utamam bahusachan cha sippan cha vinayo cha susikito Subhasita cha yava cha etam mangalam utamam Mata pitu upatthanam putta darasa sangahuva Anakula cha kammanta etam mangalam utamam Danam cha dhamma charya cha nyatakanam cha sangahuva Anavajani kammani etam mangalam utamam Arati virati papa cha majja pana cha sanyamo apamado cha dhammesu etam mangalam utamam garavo cha nivato cha vachuva chasata samananam cha dasanam etam mangalam utamam khanti vaso chasata samananam cha dasanam Kalena dhamma sakacha etam mangalam utamam tapocha brahmacharya cha ariyasa chana dasanam nibbana sachi kriya cha etam mangalam utamam futasaloka dhammehi chittam yasana kampati asokam virajam khemam etam mangalam utamam Eta adisani katvana sabatam aparajita sabatasutim gacchantitam tesam mangalam utamam ti etena sacheva jena hotu te jaya mangalam etena sacheva jena nasantu sabhu padava etena sacheva jena sabbe Roga upasamentu te nakkhata yakabhutanam papagaha nivarana paritassa anubhavene hantu te sam upadave yaddu nimittam avamangalam cha yocha amanapo sakunassa sadva papagaho adu supinamma kantam buddha anubhavene vinasamentu Yaddu nimittam avamangalam cha yocha amanapo sakunassa sadva papagaho adu supinamma kantam dhamma anubhavena vinasamentu yaddu nimittam avamangalam cha yocha amanapo sakunassa sadva papagaho adu supinamma kantam sangha anubhavena vinasamentu And the lion in the Buddhistischen Ländern, you know, wollen, wenn sie einen Mönch einladen, Pirit zu machen, sie wollen, dass dieser Verdienst auch an die Verwandten, an die Familie geht. Möchten sie das machen? Ja, bitte. Dann sagen sie mit mir zusammen. Idamme. Yatinam Muntu Muntu Sukita Muntu Sukita Muntu Nyatayo Nyatayo Idamme Idamme Yatinam Muntu Muntu Sukita Sukita Muntu Nyatayo Nyatayo Idamme Idamme Yatinam Muntu Yatinam Sukita Muntu Yatayo, Yatayo, Imina, Imina, Nyakamene, Nyakamene, Mame Bala Samagamo, Mame Bala Samagamo, Satam Samagamo Hotu, Satam Samagamo, Yava Nibbana Patya, Yava Nibbana Patya. Okay, dann jetzt übertragen wir. Dann Verdienst, dann alle Wesen, wie wir immer gemacht haben, nach Ende des Tages, jetzt Ende des Kurses, für den ganzen Kurs. Wir machen die kürzeste Version, die wir immer gemacht haben. Akasattach Bummartha Deva Naga Mahidika anumoditva chiram rakantu tumam param sabitiyo vivajantu sabbar hogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhi dirghayuko bhava bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba buddha anubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada suti bhavantu te devo vasatu kalena sassa sampati hetu cha pito bhava